Erster ein Lied von David. Ich lobe dich, mein Gott und König. Ich will deinen Namen für immer loben. Zweiter jeden Tag will ich dich loben. Ich will deinen Namen für immer ehren. Dritter der Herr ist sehr groß. Man kann seine Größe nicht ganz verstehen. Vierte Eltern erzählen ihren Kindern von deinen Taten. Sie sagen allen, was du getan hast. Fünfter sie sprechen über deine Herrlichkeit. Ich erzähle von deinen Wundern. Sechster sie sprechen von deiner großen Kraft. Ich erzähle von deinen Taten. Siebter sie erinnern sich an deine Güte. Sie freuen sich über deine Gerechtigkeit. Achter der Herr ist freundlich und gut. Er wird nicht schnell wütend. Er ist sehr gnädig. Neunter der Herr ist gut zu allen. Er sorgt für alles, was er gemacht hat. Zehnter alles, was du gemacht hast, lobt dich. Deine Freunde danken dir. Elfter sie sprechen von deiner Macht als König. Sie reden von deiner Kraft. Zwölfter sie zeigen allen Menschen deine Taten. Sie zeigen, wie herrlich dein Reich ist. Dreizehnter dein Reich bleibt für immer. Du bist König für alle Zeiten. Der Herr hält seine Versprechen. Er ist gut in allem. Vierzehnter der Herr hilft allen, die fallen. Er macht schwache Menschen wieder stark. Fünfzehnter alle schauen auf dich. Du gibst ihnen ihr Essen zur richtigen Zeit. Sechzehnter du öffnest deine Hand. Du gibst allen Lebewesen genug zu essen. Siebzehnter der Herr ist gerecht in allem. Er ist gut in seinen Taten. Achtzehnter der Herr ist nah bei allen, die ihn rufen. Er hilft denen, die ehrlich zu ihm sind. Neunzehnter er gibt denen, was sie brauchen, die ihn ehren. Er hört ihre Rufe und hilft ihnen. Zwanzigster der Herr beschützt alle, die ihn lieben. Aber er bestraft die bösen Menschen. 21. Ich will den Herrn loben. Alle Menschen sollen seinen Namen für immer ehren.